Neulenkbach von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 3. Das Kontrolleurregime. Dann jedoch kam das Kontrolleursregime, das mit Hilfe der Gewerkschaften nationaler Eisenbahnen einen Coup d'État ausführte und die Macht über das Schienennetz an sich riss. Teilprivatisierte Strecken wurden wieder verstaatlicht, alternative Bahngesellschaften verboten. Die Ticketpreise schossen in die Höhe und Sitzplatzreservierungen waren nur noch für Freunde des Regimes zu bekommen. Natürlich nur für jene, die sich eine solche Freundschaft in Form eines Clubmitgliedbeitrages auch leisten konnten. Eine Bestätigung in Form eines Durchdruckes musste unentwegt vorgezeigt werden können. Selbst bei kurzen Strecken oder, wenn man gedachte, beim Bahnhofsrestaurant etwas zu essen. Gerüchte gehen um, dass Leute angeblich schon auf der offenen Straße aufgefordert worden sein sollen, augenblicklich ihren gültigen Fahrausweis vorzuzeigen, obgleich diese ja eigentlich nicht einmal daran dachten, jetzt Bahn zu fahren. Ein Vergehen oder gar eine Missachtung dieser Autoritäten des Kontrolleurregimes zog schwerwiegende Konsequenzen nach sich. Abgesehen von Strafzahlungen in horrenden Höhen kann auch eine Abwertung in eine mindere Klasse erfolgen. Dies schien für viele Reisende fast noch schlimmer und unerträglicher zu sein wie die nächst strengeren Sanktionen. Zu diesen zählten sowohl ein gesamtbahngesellschaftlicher Ausschluss oder gar eine drohende Verurteilung bei Verstoß des Betretungsverbots. Diese Verurteilung wurde bei unerlaubtem Betreten sämtlichen bahngesellschaftlichen Eigentums, wie zum Beispiel einer einfachen Bedarfshaltestelle, ausgesprochen. Das eigentlich Schlimme an einer Verurteilung war die Ungewissheit, ob und wann denn jetzt eigentlich ein Prozess stattfinde. Bei Nachfrage an den Schalternetzwerken bekam man von den zuständigen Beamten meist nur eine sehr ausweichende Antwort. Man müsse sich gedulden, hieß es, und würde schon informiert werden, sobald der Prozess beginne. Er würde natürlich rasch in die Wege geleitet werden, wenn man über gewisse Referenzen verfüge oder einen der bahngesellschaftlichen Patrone kenne. Ende des dritten Kapitels, gelesen von Schalkmar. Zu euch gebracht, wir Eisenbahner müssen die Kraft und